Hallo, ich bin Sanmel, meines Zeichens schwarzer Krieger. Wenn ihr Freiheit wollt, bin ich ab heute euer Führer. Also lernt jetzt meinen Gruß, ich bringe ihn euch bei. Rechte Faust aufs Herz, schreien wir, wie geil. Bei ihr müsst ihr nicht marschieren, ihr könnt laufen wie ihr wollt. Werdet nicht von mir geknechtet, ihr behaltet euren Stolz. Zumindest solange ihr tut, was ich euch befehle. Ansonsten wünsche ich euch lieber Frieden für die Seele. Denn ihr müsst alle wissen, ich liebe mein Volk. Doch wenn es mich nicht liebt, dann kriegt es keinen Sold. Dann bekommt es keine Hilfe, als wärt ihr ganz allein. Seid mein Fehler im System und das darf nicht sein. Dann schicke ich euch in ein Lager, dass ihr nachdenken könnt. Und ihr findet euren Frieden wie ein Franziskaner. Mensch, und mein System funktioniert ohne Komplikation wie eine gelungene OP. Und ich steige meinen Thron. Und selbst der Dümmste macht mit und dann wirst du zum Teil eines Ganzen. Wie geil! Gleich gescheitert, bewundert ihr meinen Style. Sagt es Kameraden. Wie geil! Und du stimmst schon mit ein in das Massengeschrei. Alle machen mit. Wie geil! Liebe Worte schlagen ein, wie Kugeln das Blei. Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Ja, ihr hört es dreimal ballern und ihr knabbert an den Fingernägeln. Denn wir rücken aus und werden euch in euren Hintern treten. Das ist hier kein Kindergarten, das ist deine Grabstätte. Weil ich meine Panzerfaust direkt in deinen Arsch stecke. Du hast schon die Schlacht verloren, bevor der Krieg begonnen hat. Wir bringen das kalte Grauen in der heißen Sommersnacht. Das ist euer Untergang, hä? Unerwartet, ja. Und ihr seid jetzt unsere Untertan, wir haben euch gewarnt. Aus dem blauen Himmel kommt eine Schocksbombe geflogen. Alles Schlechte kommt von euch und alles Gute kommt von oben. Das ist NSR, ihr knallt mit Platzpatronen. Ihr habt die Hosen voll, denn wir ballern auf euch Matrosen. Und selbst der Dümmste macht mit und dann wirst du zum Teil eines Ganzen. Wie geil! Leicht gescheitert, bewundert ihr meinen Style. Sagt es Kameraden. Wie geil! Und du stimmst schon mit ein in das Massengeschrei. Alle machen mit. Wie geil! Diese Worte schlagen ein, die Kugeln das Blei. Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Krieger auf terroristischem Untergrundniveau, der Führer salutiert, also schwingt eure Fäuste hoch. Drei Krieger meint, ja, wir haben es vollbracht, denn dieser Krieg ist von uns taktisch gut durchdacht. Also gute Nacht, wenn ihr gegen uns seid, wir bombardieren euch mit Parts, bis du nach Mutti schreist. Das, was du hörst, ist Night Shocks, NSR. Sollte es zum Krieg kommen, folge ich beim Militär. Und die Kugel schreien hier, beglücken unser Heer. Und ihr steht uns gegenüber und hört rum, das ist nicht fair. Die Umgebung wird zerbombt, wir ziehen an die Front. Der Führer befiehlt, hätte ganz egal, was auch kommt. Und der General zieht wieder haufenweise Speed und führt das Bataillon geradeaus in den Krieg. Und der General zieht wieder haufenweise Speed. Also Frieden hat sich viel. Und selbst der Dümmste macht mit und dann wirst du zum Teil eines Ganzen. Wie geil! Gleich gescheitert, bewundert ihr meinen Style. Sagt es Kameraden. Wie geil! Und du stimmst schon mit ein in das Massengeschrei. Alle machen mit. Wie geil! Und diese Worte schlagen ein, die Kugeln das Blei. Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Und selbst der Dümmste macht mit und dann wirst du zum Teil eines Ganzen. Wie geil! Gleich geschaltet, bewundert ihr meinen Style. Sagt es Kameraden. Wie geil! Und du stimmst schon mit ein in das Massengeschrei. Alle machen mit. Wie geil! Und diese Worte schlagen ein, die Kugeln das Blei. Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil!